Kundgabe 3517. Empfangen durch Bertha Dudde am 18. und 19.08.1945. Gottes Wirken im Menschen. Kraft. Alles muss der Mensch hinzugeben bereit sein, will er voll und ganz die Kraft Gottes entgegennehmen, will er sie in aller Fülle in sich einströmen lassen und dadurch Übernatürliches leisten können. Wer alles hingibt, wer sein Herz völlig gelöst hat von irdischen Gütern, von der Welt und ihren Reizen, der hat die Eigenliebe überwunden. Und seine Liebe kann nur noch die rechte sein. Die Liebe zum Nächsten und somit zu Gott. Und er wird sich betätigen stets und ständig im Liebeswirken. Er wird mit Gott dadurch in engste Verbindung treten und seine Kraftausstrahlung unmittelbar entgegennehmen können. Denn es besteht kein Hindernis mehr. Sein Wille ist Gott zugewandt und sein Handeln entspricht dem Willen Gottes. Sich lösen von der Welt heißt zusammenschließen mit Gott. Doch diese Trennung muss erst stattgefunden haben, ehe der Mensch widerstandslos sich der Kraftzufuhr aus Gott öffnet. Der Wille dazu muss durch die Tat bewiesen werden. Denn der Wille nach Zusammenschluss kann auch bei den noch lauen, der Welt zugewandten Menschen bestehen. Er muss aber erst zur Ausführung kommen durch ernsthafte Überwindung dessen, was dem Menschen irdisch begehrenswert erscheint. Dann aber empfängt er mehr, als er hingegeben hat. Denn die Kraftausstrahlung aus Gott wird ihn unendlich mehr beglücken. Er wird im Vollbesitz der Kraft aus Gott das irdische Leben meistern. Jedoch als erstes ein geistiges Leben führen und über Schätze verfügen, die seinem Leben reichen Inhalt geben, die er niemals mehr missen möchte und die ihn zu ständiger Tätigkeit in Liebe anregen. Er wird ein Wissen sein eigen nennen, das in Gott seinen Ursprung hat und darum reinste Wahrheit ist. Er wird hochstehen in der Erkenntnis, und diese wird ihn frei und glücklich machen. Er wird keine Schwäche mehr kennen, keine Furcht und Bangigkeit, denn die Kraft aus Gott lässt solche nimmermehr aufkommen, und sein ständiges Bestreben wird sein, den Willen Gottes zu erfüllen, ihm zu dienen und dem Nächsten zur gleichen Seligkeit auf Erden zu verhelfen, die ihm beschieden ist. Die Kraft aus Gott aber wird ihn auch befähigen, Dinge zu vollbringen, die außergewöhnlich sind und über die Kraft eines Menschen hinausgehen. Sein Wille wird jene Stärke erreichen, dass er alles vermag im Glauben an die in ihm wirkende Kraft Gottes. Gibt es kein Hindernis mehr in ihm selbst für den Zustrom der Kraft Gottes, so gibt es auch keine Grenzen für das Wirken dieser. Denn Gott ist es nun, der in ihm wirket, und der Wille des Menschen wird nun auch der Wille Gottes sein, so der Zusammenschluss mit Gott stattgefunden hat. Ununterbrochenes, uneigennütziges Liebeswirken und restloses Aufgeben irdischen Verlangens trägt dem Menschen den Zusammenschluss mit Gott auf Erden ein. Und nun wirket auch die Liebe Gottes offensichtlich im Menschen und bedenket ihn mit geistigen Gütern ungemessen, mit der Zuwendung des göttlichen Wortes, das als unmittelbare Ausstrahlung Gottes der größte Kraftquell ist, an dem es sich nun stärken und laben kann. Es wirket Gott selbst in ihm, und es muss der Mensch nun kraft- und machtvoll sein. Sein Wille wird nur ausführen, was Gottes Wille ist. Und Gottes Wille wird zur Tat werden durch einen Menschen, der in der Kraft Gottes steht. Den Mitmenschen aber erscheint es übernatürlich, weil sie die Kraft Gottes nicht in sich spüren und auch für deren Wirken kein Verständnis haben. Doch so sie selbst die irdische Materie überwinden würden, so sie sich gleichfalls lösen möchten von ihr, wären ihnen die gleichen Dinge möglich und der Vorgang außergewöhnlichen Wirkens durch Menschen erklärlich, weil mit der Kraft zugleich das Licht dem Menschen zuströmt, das Wissen um geistiges Wirken. Licht und Kraft sind eins, und darum erscheint dem wissenden Menschen nichts übernatürlich, sondern nur als erhöhter Grad des geistigen Fortschrittes. Er weiß, dass alles Unvollkommene kraftlos und lichtlos ist, dass aber Kraft und Licht Anteil dessen ist, der ernsthaft nach Vollkommenheit strebt und Stufe für Stufe sich aufwärts entwickelt. Und darum wird der wissende Mensch auch jegliche Furcht verlieren der Welt gegenüber, weil er sich in innigem Verband mit Gott stehend weiß und dessen Kraft jederzeit in Anspruch nehmen kann. Und also er gefeit ist gegen die Angriffe durch die Welt bis zu der Stunde, die ihm Gottes Wille gesetzt hat für sein leibliches Ende. Und darum fürchtet er niemanden, vermag jedoch den Mitmenschen Furcht einzuflößen, die seiner Kraft und Macht unwissend gegenüberstehen. Als Überwinder der Materie fällt auch von ihm jede Fessel der Materie. Er steht in geistiger Freiheit, und das bedeutet auch Macht über die Materie, weil diese dem Willen Gottes untersteht, der im kraftdurchströmten Menschen zum Ausdruck kommt. Gott wirket in ihm, und der Zustand des Menschen muss Seligkeit sein. Sich voll und ganz dem Wirken Gottes hingeben zu können und ständig tätig zu sein nach seinem Willen. Er wird seinen Willen nur gebrauchen zum Wirken in Liebe, um die Mitmenschen hinzuweisen auf die Liebe Gottes, die köstliche Gabe zuwendet dem Menschen, der sich mit ihm zusammenschließt, der die Materie überwindet und also ungehindert die Kraft aus Gott in sich einströmen lässt, durch fortgesetztes Wirken in Liebe. Er wird die Menschen hinweisen auf die Kraft der Liebe, die nun sich äußert in offensichtlicher Weise. Er wird sie einweihen in die Kraft und Macht des göttlichen Wortes, das zur Liebe erzieht und Wegweiser ist zu Gott. Er wird den Menschen ihre Erdenaufgabe vorstellen und sie zu bewegen suchen, sich gleichfalls von der Materie zu lösen, die wertlos und vergänglich ist, auf dass sie geistige Güter empfangen können, auf dass auch an ihnen die Kraft Gottes sich äußert, auf dass Gott selbst in ihnen wirken kann. Amen.